Dogmen liegen als solche nicht fertig in der Bibel vor. Sie müssen erst durch menschliche Vernunft aus dem Schriftmaterial gestaltet werden. Die Dogmen sind das Erzeugnis der Theologie, Seite 10. Oder sagen wir es genauer, sie sind ein Erzeugnis der Theologen. Die Dogmenerzeugung erweist sich demnach als eine durchaus menschliche Angelegenheit, denn auch die Theologen sind ja nur Menschen. Man kann den Prozess der Dogmenbildung im Lichte wirklicher Geschichte noch am besten an Luther studieren. Gewiss, er verfiel nicht rein zufällig auf den Gedanken, nun willst du dich auch einmal als Dogmenbilder betätigen. Das harte Leben, aufwühlende religiös-sittliche Erfahrungen warfen Luther sozusagen mitten in den Strudel des dogmatischen Problems hinein. Nun musste er sich schwimmend zu retten suchen, und die Insel, auf welcher er wieder festen Fuß fasste, war das Dogma, war sein Dogma. Wie hat Luther sein Dogma gewonnen? Indem er seine religiös-sittlichen Erlebnisse logisierte, das heißt in Begriffe fasste? Nein, sondern indem er aufgrund seiner Erlebnisse etwas Schriftliches, nämlich das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, logisierte, das heißt auf seine Art auslegte und diese Auslegung auf wenige fundamentale Wahrheiten komprimierte. Christliche Dogmenbildung bedeutet eben Logisierung von Bibelaussagen zu dem Zwecke, den gewaltigen Inhalt des Evangeliums in ein paar Hauptsätzen darzulegen. Dieser Auslese- und Komprimierungsprozess erfordert schärfste Verstandesarbeit, und bei jeder Dogmenbildung spielt denn auch das Teufelshüherlein Vernunft kräftig mit. Das Dogma hat immer etwas mit dem Verstande zu tun. Dogma ist christlicher Verstandesniederschlag, bedeutet rationalisiertes Christentum auf einen kleinen Kern von Wahrheit komprimiert. Wenn man das Christentum durch die Brille der Theologie betrachtet, erblickt man an der Stelle des Evangeliums das Dogma. Im Wesen eines Dogmas liegt, dass es nicht als eine bloße Ansicht und individuelle Meinung im Geiste seines Erzeugers ein bescheidenes und vereinzeltes Dasein führen will. Zwar ist jedes Dogma zuerst, nachdem es soeben von einem Theologen erzeugt worden ist, nichts als eine individuelle Meinung, eine Opinio. Diese Opinio wird aber zum Dogma, wenn sie sich außerhalb seines Erzeugers Geltung verschaffen und Bahn brechen kann. Die Möglichkeit hierzu ist gegeben, wenn es der Opinio gelingt, sich als eine Allgemeinwahrheit, und zwar ihrer Natur gemäß als göttliche Allgemeinwahrheit, zu erweisen. Welches Zeugnis kann also eine Meinung, die als Dogma auftritt, vorweisen dafür, dass ihr Gehalt ein göttlicher, ein für die Gläubigen verpflichtender sei? Da ist die Aussage eines gefeierten Dogmatikers, des Kirchenvaters Augustin, bedeutungsvoll. Nebenbei bemerkt, wir sehen hier davon ab, ob die unter seinem Namen gehenden Schriften auch echt sind. Wie soll sich Augustin mit der Frage nach der göttlichen Wahrheit des Dogmas abgefunden haben? Harnack lässt sich wie folgt hierüber aus. Die 1000 Zweifel, welche die Gotteslehre und namentlich die Christologie erregt, oh weh, das Dogma erregt Zweifel, vermag nach der Meinung Augustins nur die Kirche zu beschwichtigen. Die Kirche, also die Theologen, also Menschen, tritt für die Wahrheit des Glaubens ein. Offen hat er, Augustin, es proklamiert. Ich glaube in vielen Stücken nur auf die Autorität der Kirche hin, ja, ich glaube selbst dem Evangelium nur auf die Autorität der Kirche hin. Seite 71. Dies prominente Bekenntnis ist nun für den Wahrheitscharakter des Dogmas schlechterdings niederschmetternd. Denn dies Bekenntnis besagt, ein Dogma ist darum göttliche Wahrheit, weil Theologen, die Kirche, es für wahr erklären. Ein Dogma muss sich seine Wahrheitsbeglaubigung durch äußere Autorität verschaffen. Nicht aus sich heraus vermag sich das Dogma allgemeine Geltung zu verschaffen, ganz auf sich gestellt würde vielmehr die Opinio individuelle Meinung bleiben. Die Meinung kann nur dann und nur dadurch zum Dogma werden, dass äußere Autoritäten, Menschen, sie für allgemein verpflichtende göttliche Zentralwahrheit erklären und ihr nötigenfalls mit äußeren Machtmitteln Geltung verschaffen. Das mit tausend Zweifeln beladene Dogma hat es nicht leicht, sich durchzusetzen, das beweist die Geschichte, und zwar die wirkliche Geschichte zur Genüge. Es ist unerbittlich klar, sagt ein moderner Theologe, dass sie, die Dogmen, auf sehr menschliche Weise unter Zuhilfenahme aller Gräuel der Kirchenpolitik und entscheidend über durch die einen Abschluss der Kämpfe erzwingende politische Gewalt in der Kirche durchgesetzt worden sind. Unsere Kenntnis von der Entstehung und dem Wesen des christlichen Dogmas wollen wir jetzt in Verbindung mit den mittelalterlichen Partikularkirchen setzen. Wir sind, wie oben bereits gesagt wurde, gezwungen, diese Beziehung herzustellen, da es zu dem Zeitpunkt, den wir im Auge haben, dem Jahr 1300, eine Universalkirche noch nicht gab. Lässt sich denn überhaupt über die allgemeine dogmatische Situation in den Regionalkirchen um das Jahr 1300 etwas aussagen? Woher sollen wir wissen, wie es damals hinsichtlich der Glaubenslehren in den verschiedenen Teilkirchen ausgesehen hat? Die einzige Möglichkeit, über diese Dinge etwas zu erfahren, so erwidern die Historiker, besteht darin, hierüber bei den Quellen anzufragen. Gut, tun wir das also, aber vergessen wir nicht, dass die in Frage kommenden Quellen gefälscht sind. Machen wir uns klar, worauf es bei unserer Untersuchung ankommt. Wollen wir die angeblichen dogmatischen Lehrsätze der katholischen Universalkirche für die Zeit um 1300 kennenlernen? Nein, denn eine katholische Allgemeinkirche existierte um 1300 noch nicht, und daher kann es damals auch ein katholisches, das heißt ein universales Dogma noch gar nicht gegeben haben. Was wir wissen möchten, betrifft vielmehr die dogmatische Lage in den Regionalkirchen. Meldet die Überlieferung über diese Angelegenheit etwas? In der Tat, sie berichtet etwas, und zwar tut sie es dadurch, dass sie von den Lehren der mittelalterlichen Ketzer Aussagen macht. Bei dieser Gelegenheit erinnern wir uns, dass ja die angeblichen Ketzerkirchen in Wahrheit die damals bestehenden christlichen Kirchen überhaupt dargestellt haben. Was melden nun die gefälschten Quellen über die Glaubenslehrsätze der verschiedenen Ketzersekten? Wir sind nicht im Mindesten erstaunt zu hören, dass die Ketzer im Grunde genommen genau dasselbe glauben, was die Universalkirche glaubte. Wir sind gar nicht erstaunt, von der gefälschten Überlieferung zu vernehmen, in vielen Nebendingen hätten die Heretiker zwar gegen die katholische Kirche heftig opponiert, in der Hauptsache aber, nämlich in Ansehung der dogmatischen Zentralwahrheit, hätten sich die Ketzer keinen Schritt weit von der katholischen Anschauung entfernt. Auf den ersten Blick erscheint der Widerspruch der Ketzer gegen die katholische Überkirche radikal, ja kontradiktorisch, da schwirren Flüche, Antichrist, Babel, Teufelskirche, Teufelspriester und so weiter durch die Luft. Sieht man aber näher zu, so ist der Gegensatz in Wahrheit ein viel zahmerer. Jener katholische Grundbegriff der Kirche als sakramentaler Anstalt wird nicht beanstandet. Seite 408. Ich sage, wir sind über diese Darstellung des Dogmas der mittelalterlichen Ketzer, die uns die Überlieferung auftischt, mitnichten erstaunt. Denn hier spricht nicht echte, sondern tendenziös zurechtgestutzte Überlieferung. Und wie könnte gefälschte Überlieferung die gefährliche dogmatische Sachlage der mittelalterlichen Ketzerei denn überhaupt anders darstellen, als sie es tut? Wir wissen ja, die Geschichte der Ketzer wurde von Grund auf systematisch gefälscht, nachdem jede Spur echter Geschichte ausgewischt war. Wie hätte es den Vätern der Aktion in den Sinn kommen können, gerade über das so wichtige Gebiet der ketzerischen Glaubenslehren die reine Wahrheit zu sagen? Und andererseits, wie bewundernswürdig haben sie das Fälschungswerk betrieben. In vielen Nebendingen opponierten die Ketzer zwar, aber im entscheidenden Punkte im Dogma sind auch die spätmittelalterlichen Heretiker von der katholischen Lehre und Kirche nicht abgefallen.